dich du alles, was du willst, wenn du nur den Wunsch erfüllst, ein und alles mir zu sein. Ich sah nur für Augenblicke deiner dunklen Augenblicke, und im gleichen Augenblick war mein ganzes Denken dein. Dein Gesicht und dein Mund und der Duft deiner schönen Locken locken mich. Die Figur und der Gang und der Reiz deiner Fesseln fesseln mich an dich. Alle Schönste, alle Frauen, ich tu alles, was du willst, wenn du nur den Wunsch erfüllst. Ein und alles mir zu.